Briefwechsel zwischen Schiller und Humboldt, 22, Tegel, den 2. Oktober 1795. Herzlichen Dank, mein teurer Freund, für Ihre letzten Gedichte. Sind Sie wirklich durch mich veranlasst worden, dem Almanach noch dieses Geschenk zu machen, so ist dies gewiss der einzige recht wesentliche Dienst, den ich diesem habe leisten können. Er ist jetzt überreich, wenn dies je möglich wäre, durch Sie begabt. Er wird aber auch sicherlich sehr viel Glück machen. Da ich es dem Almanach nicht unvorteilhaft hielt, wenn man, vorzüglich bei seinem späteren Erscheinen, eine Idee im Voraus von ihm hätte, so habe ich hier und da eine Kleinigkeit daraus und neuerlich auch den Druck und das Äußere einigen meiner bekannten Leuten von ganz verschiedenem Schlage gezeigt, und alle versichern, dass dieser Almanach nach solcher Probe einzig sein werde. Unter ihren Gedichten sind der Abend und das Schlussgedicht von sehr großer Schönheit. In dem ersteren herrscht ein sehr einfacher und reiner Ton. Das Bild malt sich sehr gut vor dem Auge des Lesers, und das Ganze entlässt ihn, wie man sonst nur von Stücken der Griechen und Römer scheidet. Das Silbenmaß ist sehr angenehm, und sie haben es trefflich behandelt. Überall schmiegt sich ihm der Ausdruck wie von selbst an, und nirgends ist mir eine Härte aufgestoßen. Das Schlussgedicht gibt dem Almanach eine eigene Rundung. Er beginnt und schließt nun mit ihren und mit zwei passenden und in sich so schönen Stücken. In ihren Stanzen herrscht eine unnachahmliche Anmut und Zartheit, und das Gleichnis in der dritten gibt einen überaus poetischen Schluss. Auch die Kleinigkeiten dieser Lieferung haben meinen vollkommenen Beifall. In ihrer vorletzten Lieferung ist mir Columbus das Liebste gewesen. Der Schluss ist so überraschend und enthält eine große und kühne Idee. Dasselbe Mal schickten sie mir zwei Stücke von Hölderlin, der Gott der Jugend und an die Natur. Das erstere hatte ich schon früher bekommen, und das letztere hatten sie durchstrichen. Ich bin nun in Ungewissheit, ob sie es früher durchstrichen hatten und nun doch gedruckt wissen wollen, oder ob sie vergessen hatten, dass sie mir den Gott der Jugend schon zugeschickt hatten und jenes nur mitgeschickt haben, weil es auf demselben Blatte stand. Ich behalte es, bis ich Antwort erhalte, umso mehr zurück, als es mir, ob es gleich gewiss, nicht ohne poetisches Verdienst ist, doch im Ganzen matt scheint und so sehr an die Götter Griechenlands erinnert, eine Erinnerung, die ihm sehr nachteilig ist. Doppelt begierig bin ich nach dem, was Sie mir jetzt sagen, auf Ihre Elegie. Aber wie schmerzt es mich, dass wir nicht die Freude haben werden, sie zusammenzulesen, worauf Sie sie zurückbehalten. Ich kann nicht ohne eine recht innige Wehmut daran denken, auf einmal so lange von Ihnen getrennt zu sein, denn leider ist mir jetzt auch die letzte Hoffnung verschwunden. Doppelter Dank sei dafür Ihren Briefen, die mich immer wieder erheitern und so süß beschäftigen. Ihr H.